Aus Anlass des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas gab der spanische Verlag Anferu das unvergängliche Klassewerk von Genossen Kim Jong-un. Selbstloser Dienst an den Volksmassen ist die Existenzweise der Partei der Arbeit Koreas und die Quelle ihrer unbesiegbaren Kraft in Brüssel heraus. Und die südafrikanische Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentengruppe brachte es auf ihre Internet-Homepage. Aus gleichem Anlass veröffentlichte der lautische staatliche Verlag das unvergängliche Klassewerk von Genossen Kim Jong-un. Die Arbeit für den Schutz des nationalen Erbes ist eine patriotische Sache für die Ausstrahlung der Geschichte und Traditionen unserer Nation in Broschüre.